Am 7. Februar wurde im Regionskomitee Khabarovsk der KP der Russischen Föderation das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns und am 8. Februar in Luanda das angolanische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung des heiligen revolutionären Lebens und der unsterblichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wie Gesprächsrunde und Filmvorführung zu organisieren. Unter der Veranstaltung des Regionskomitees Primorsk der KP der Russischen Föderation wurde am 6. Februar das Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum Tag des leuchtenden Sterns gegründet.